Dies sind unsere aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Netzstörung der Telekom, Dorfhelferinnenkurs im September und Steierberg gewinnt erneut. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Tag. Das Netz der Deutschen Telekom wird morgen im Laufe des Tages für einen Zeitraum von etwa 30 Minuten gestört sein. Das teilte der Konzern heute mit. Demnach könnte es also auch dazu kommen, dass Radio Mittelweser eine Störung des Netzes widerfährt. Wir entschuldigen uns vorab und halten Sie weiterhin auf dem Laufenden. Im September beginnt im evangelischen Dorfhelferinnenwerk Loccum der nächste Weiterbildungskurs. Interessierte können sich jetzt für diese 14-monatige Weiterbildung anmelden. Welche Voraussetzungen gelten, erläutert Seminarleiterin Gitta Mattes. Zusammengefasst die Voraussetzung einer hauswirtschaftlichen Ausbildung. Wenn Sie die nicht vorweisen können, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir werden mit Ihnen im persönlichen Gespräch klären, ob es für Sie die verkürzte Möglichkeit gibt, noch eine hauswirtschaftliche Ausbildung nachzuholen. Sie müssen Erfahrung haben im Haushalt eines landwirtschaftlichen Betriebes. Von den persönlichen Voraussetzungen sollten das Menschen sein, die die Abwechslung lieben, die die Arbeit mit Menschen lieben. Und man muss es eben mögen, immer auch an anderen Arbeitsplätzen eingesetzt zu sein. Zu der Beschädigung von insgesamt 5 Bushaltehäuschen kam es kürzlich in Steierbergs Ortsteilen Vogtei, Bruchhagen sowie Struckhausen. Die dort angebrachten Glasscheiben wurden komplett zerstört. Hierzu könnte möglicherweise ein dunkler PKW-Kombi im Zusammenhang stehen. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 5.000 Euro. Die Polizei Stolzenau hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga konnte der TuS Steierberg am Wochenende den zweiten Sieg unter Neucoach Jörg Kaufeld einfahren. Der konnte sich über ein 3:0 bei Kreuzkrug-Hudelsdorf freuen. Für Kreuzkrug hingegen ist es die dritte Pleite in Folge. Weiterhin verliert Lese 2:3 gegen Liebenau und Haßbergen putzt Husum mit 4:0. Für die Tabelle hat dies folgende Auswirkungen. Haßbergen zieht an Rehburg, Loccum und am ASC Nienburg vorbei auf Rang 4. Die Abstiegsplätze belegen weiterhin Stöckse, Rodewald und Nendorf. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.